Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Online-Reisetagebuch Frank Goes Berlin. Ja, es ist der dritte Tag unserer Reise hier nach Berlin und wir waren heute mit einem ziemlich schwierigen Thema unterwegs. Und ich habe vorhin schon gemerkt, das zusammenzufassen und dann mit dem restlichen Verlauf des Tages in Verbindung zu bringen, ist gar nicht so einfach. Weil sich zeigt, wie sehr die Beschäftigung mit einem schwierigen Thema und dann wieder Verwirrung und Ausgelassenheit und Freude und Spaß, wie dicht das zusammenliegt und wie schwierig das eigentlich ist, das miteinander zu verbinden, wenn man das rückblickend betrachtet. Aber ich will es euch einfach erzählen. Also das Thema heute war der Krankenmord, der in der NS-Zeit begangen wurde an etwas über 370.000 Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung. Und das Ganze ist wirklich ein ganz kleiner Teilbereich aus einer Ausstellung hier in Berlin, Topographie des Terrors, wo halt im Prinzip nur dokumentiert wird, was in dieser Zeit passiert ist und man dann durchaus sich da selber seine Gedanken machen kann und soll. Und das, was wir halt vorgefunden haben an Dokumentation, lässt ganz klar den Rückschluss zu, dass Pflegekräfte sich an der Ermordung dieser vielen Menschen beteiligt haben. Aktiv, passiv, in allerlei Formen. Und das macht schon ziemlich betroffen. Vor allen Dingen, wenn man in Originaldokumenten von Aussagen von Pflegekräften dann nach dieser Zeit erfährt, dass so die Denke dahinter ist, ja, aber ich habe doch hier nur die Anordnung eines Arztes befolgt. Das macht echt betroffen und das macht auch ein bisschen Sorge, auch im Hinblick auf aktuelle Situationen in der Pflege, wo es halt sehr personell auch eng zugeht, wo wenig Zeit da ist, wo man auch wenig Zeit hat, nochmal Handlungsschritte gründlich zu durchdenken und zu reflektieren. Und ja, dann steht halt auch die Befürchtung im Raum, dass es auch da dann wieder darauf hinausläuft, dass man sagt, ja, aber ich habe hier nur Anordnungen befolgt. Ja, das Ganze macht sehr betroffen und von daher ist es vielleicht auch eine notwendige Aktion und Reaktion, wenn man nach so einem schwierigen Thema sich dann wirklich in dieser Stadt vergnügt und einfach in dieser Stadt ein Stück weit ist. Und bei uns sah das so aus, dass wir mit ein paar Leuten hier dann über den Kudamm gelaufen sind, mal ins KDW reingegangen sind, uns da die tollen Dinge alle angeguckt haben, die wir uns alle nicht leisten konnten, um dann anschließend eine Currywurst essen zu gehen. Ja, so ist das halt, nicht? Und ein Kindle zu trinken und dann noch miteinander zu sitzen und zu erzählen, was einen so gerade durch den Kopf geht und bewegt, ja. Für mich war das dann, obwohl der Vormittag oder der, ja, was heißt Vormittag, wir haben uns bis 15 Uhr mit dem Thema beschäftigt, wo der Tag schon thematisch recht schwierig war, war das dann eigentlich auch ein schöner Nachmittag und Abend. Und das hat es viel Freude und auch Spaß gemacht. Dennoch beschäftigt mich das auch noch jetzt im Nachgang, was ich da heute nochmal ja, präsentiert bekommen habe. Jo, den Abschluss fand der Abend dann hier in der Hotelbar mit ein paar Leutchen einfach nochmal ein kaltes Getränk trinken und zu guter Letzt saßen dann noch meine Kollegin und der Reiseleiter und ich zusammen und Wir haben der Kollegin ein bisschen erzählt, was Monty Python für Filme macht, wo es um Ritter und Bryans und so weiter geht. Ja, das war dann noch sehr spaßig, weil die kannte die Filme nicht. Und ja, das war, ach, das war einfach lustig. Ja, genau. Einigermaßen eilig, weil auch kaputt bin ich dann jetzt vorhin hier aufs Zimmer gegangen und um jetzt hier noch ein bisschen was reinzusprechen und freue mich jetzt auch echt aufs Schlafen und auf Ruhe und bin gespannt, was der Tag morgen bringt. Da ist einmal der Programmpunkt eine Besichtigung im Medizinisch-Historischen Museum der Charité und nach ja, der obligatorische Besuch des Bundestagsgebäudes, wenn man dann schon mal hier in Berlin ist. Darüber werde ich dann morgen berichten und sage mal erst jetzt bis denne.